1. Jesus betrat erneut ein Synagoge, wo sich ein Mann mit einer galanten Hand befand. 2. Sie beobachteten in Genor, festzustellen, ob den Mann am Sabbat heilen word, damit sie in anschließend anklagen konnten. 3. Daraufhin forderte den Mann mit der galanten Hand auf, steh auf und tritt vor. 4. Fragte sie, ist es am Sabbat erlaubt, Gott zu tun oder Böses zu tun, ein Leben zu retten oder zu zerstören, sie jedoch blieben stumm. 5. Voller Zorn und tief betrübt über die Verhärtung ihrer Herzen blickte o sie ringsummen und befahl dem Mann, streck den Hand aus, der Mann streckte sie aus, und sein Hand wurde wieder hergestellt. 6. Sofort nach diesem Vorfall verließen die Pharisäer die Synagoge und berieten sich mit den Herodianern, why sie Jesus toten konnten. 7. Jesus zog sich daraufhin mit seinen Jüngern und den sie zurück, und ein groß Menschenmenge aus Galiläa und Juda folgte ihm. 8. Auch aus Jerusalem, Idumea, dem Gebiet jenseits des Jordan soe aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen viel Menschen zu ihm, weil sie von all seinen Taten gehört hatten. 9. Angesichts der großen Menschenmenge wies sein Jüngern, ein Boot für ihn bereit zu halten, damit nicht von ihnen bedrängt word. 10. Die viel heilte, drangten sich all, die unter Krankheiten litten, an in Herren, in Berühren zu können. 11. Wenn unrein Geister in sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. 12. Jedoch verbet ihnen streng, sein Identität preiszugeben. 13. Anschließend stieg auf einen Berg und rief Diogenes zu sich, die erwählt hat, und sie kamen zu ihm. 14. Bestimmt Zwulf von ihnen, die auch Apostel nannte, damit sie bei ihm sein unter sie's Verkündigung ausenden konnte. 15. Zu dem Verlier ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. 16. Die Zwulf, die ernannte, waren Simon, dem den Namen Petrus gab. 17. Soe Jacobus, den Sohn des Zebedors, und Johannes, den Bruder des Jacobus, den in den being Amen Bonerges gab, was Donison bedutet. 18. Weiterhin waren es Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jacobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus und Simon der Cananer. 19. Und schließlich Judas Iscariot, der Inspäter Veriet. 20. Als nach Hause kam, versammelte sich erneut ein so groß Menschenmensch, dass sie nicht einmal in Ruhe essen konnten. 21. Als sein Verwandten davon horten, machten sie sich auf den Weg, in festzuhalten, den sie sagten, ist nicht bei Verstand. 22. Die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, behaupteten, o sie von Beelzebul besessen und treiber Dämonen durch die Macht des Obersten der Dämonen aus. 23. Jesus rief sie zu sich und erklärt ihnen in Gleichnissen, why can't Satan Satan austreiben? 24. Wenn ein Reich in sich selbst gespalten ist, kann dieses Reich nicht bestehen. 25. Und wenn ein Haus in sich selbst gespalten ist, kann dieses Haus nicht bestehen. 26. Wenn Satan sich gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann nicht bestehen, sondern sein End ist gekommen. 27. Niemand kann in das Haus einstarken Mannes eindringen und im sein Besitztum rauben, sei denn, fesselt zu es den starken Mann, erst dann kann sein Haus ausblenden. 28. Warlich, ich sejuk, alsunden und lasterungen, die Menschen begehen, können ihnen verge ben werden. 29. Wer jedoch den Heiligen Geist lastet, erholt niemals Vergebung, sondern ist eine Jugend Sunday schuldig. 30. Dies sagt weil sie behaupteten, o sei von einem unreinen Geist besessen. 31. Dann kamen sein Mutter und sein Bruder, blieben draußen stehen und ließen in Rufen. 32. Ein Menschenmensch saß in Hiram, und man sagt ihm, sieh, dein Mutter und dein Bruder sind draußen und suchen dich. 33. Antwortet ihnen jedoch, wer ist mein Mutter und wer sind mein Bruder? 34. Blickte auf die Menschen, die im Kreis in Sassen, und sagt, sieh, das sind mein Mutter und mein Bruder. 35. denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, mein Schwester und mein Mutter.